Der Passagier. Die Fluggäste nach Barcelona werden informiert, dass Flug Nummer 4513 an Gate 4 zum Abflug bereit ist. Er stand langsam auf, zog seinen Mantel an und strich sich die Haare aus der Stirn, während er über die Unsinnigkeit dieser Formulierung nachsann. Ein Flugzeug konnte zum Abflug bereit sein, aber ein Flug? Dann nahm er den kleinen Handkoffer und reihte sich in die Warteschlange ein. Geschäftsleute, Touristen, Mütter mit quengelnden Kleinkindern, das Übliche. Das Flugzeug würde voll besetzt sein. Eine Boeing 737 mit 149 Plätzen, Abflug 10.15 Uhr, voraussichtliche Ankunft 12.45 Uhr. Bis jetzt verlief alles normal. Die Sicherheitskontrolle hatte er erfolgreich hinter sich gebracht, der Aufruf war pünktlich erfolgt und einem planmäßigen Start stand nichts im Wege. Auch alles andere würde bestimmt klappen. Noch einmal sah er auf seinen Zettel, zerriss ihn dann in kleine Stücke und warf ihn in den Papierkorb, der vor dem Abfertigungsschalter stand. Er zeigte seine Bordkarte und seinen Ausweis vor und ging hinter den anderen Passagieren die Gangway hinauf ins Flugzeug. Es war die übliche nervöse Hektik beim Einsteigen. Die Leute drängelten, lachten und schimpften, hier auf Spanisch, da auf Deutsch. Er schob sich durch den Gang und suchte seinen Platz. Reihe 15. Hier war es. Sitz C, ein Gangplatz im Mittelteil des Flugzeugs, so wie er es gewünscht hatte. Am Fenster saß schon eine junge Frau, dem Aussehen nachzuurteilen eine Geschäftsfrau. Dunkelgrauer Hosenanzug, weiße Bluse, kurze blonde Haare. Sehr gepflegt. Er schätzte sie auf Anfang 30. Sie nickte ihm kurz zu, als er sich setzte und zu ihr hinsah. Er verstaute den kleinen Koffer unter dem Sitz und schnallte sich an.